Father in heaven, bless this portion to our hearts. Vater im Himmel, segne diesen Teil in unseren Herzen. In our last Sunday service of the year 2002. Und unseren letzten Sonntagsgottesdienst im Jahr 2002. Thank you for those who listen on the website. Wir danken für jene, die zuhören über die Webseite. Bless this message to their hearts. Und wir beten, dass du diese Botschaft auch in ihren Herzen segnest. Thank you for our friends in the Ukraine. Wir danken dir für unsere Freunde in der Ukraine. Thank you for our friends in South Korea. Und auch für unsere Freunde in Südkorea. And up in Kaliningrad und in Kaliningrad, Russland. Lord, bless them. Segne sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's look at one verse first and then we'll go back to the rest of the text. Wir wollen zuerst den Vers anschauen und dann den Text bearbeiten. Let's look at Luke 7, verse 47 in Lukas English. 7, Vers 47 im Englischen. It says, for this reason I say to you, deshalb sage ich dir, her sins, which are many, ihre viele Sünden have been forgiven. Sind vergeben. For she loved much. Denn sie hat viel geliebt. But he who is forgiven little loves little. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Let's read it one more time. Wir wollen es noch mal lesen. For this reason I say to you, her sins which are many have been forgiven. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. For she loved much. Denn sie hat viel geliebt. It doesn't mean that she's forgiven because she loved. Das heißt nicht, dass ihr vergeben wurde, weil sie geliebt hat. That would be an offense to the cross. Das wäre sicherlich ein Gegner des Kreuzes. But it means that her love, her much love has revealed the fact that she's been forgiven. Aber ihre viele Liebe gibt ein Zeugnis ihrer Vergebung. As we see in the second part of the verse. Das sehen wir im zweiten Teil des Verses. But he who is forgiven little loves little. Dem aber wenig vergeben wurde, der liebt wenig. He who is forgiven much loves much. Dem viel vergeben ist, der liebt viel. We could ask ourselves a few questions at the end of the year now. Jetzt am Ende des Jahres könnten wir uns vielleicht ein paar Fragen fragen. How much have we loved this year? Wie viel haben wir dieses Jahr geliebt? If God could reveal to us, wenn Gott uns das offenbaren könnte, and he obviously can, und er kann das natürlich, because he's all-knowing, weil er allwissend ist, he could show me how much I loved. Könnte er mir zeigen, wie viel ich geliebt habe. And he could point to certain individuals, und er könnte an bestimmte Menschen zeigen, like this woman, wie diese Frau. And he could say she loves much. Und könnte sagen, sie liebt viel. And he loved much. Und er hat viel geliebt. He loves little. Er liebt wenig. And she loves even less. Und sie liebt noch weniger. He loves little here, little there. Er liebt hier und da. Kind of in the middle. Irgendwo dazwischen. But this person here, aber diese hier, loves much. Liebt viel. And our love is the result of the revelation of forgiveness. Unsere Liebe ist ein Resultat der Offenbarung der Vergebung. He that is forgiven little loves little. Dem wenig vergeben ist, der liebt wenig. He that is forgiven much loves much. Dem viel vergeben ist, der liebt viel. If you see a person who is loving much with God's love, wenn du eine Person siehst, die viel mit Gottes Liebe liebt, then you know they have been forgiven much. Dann weißt du auch, dass ihnen viel vergeben wurde. If you see a person loving just a little, wenn du eine Person siehst, die nur ein bisschen liebt, you can conclude that they have been forgiven little. Dann kannst du auch daraus schließen, dass ihnen wenig vergeben wurde. It doesn't mean that they've sinned a little. Das heißt nicht, dass sie wenig gesündigt haben. It means in their own eyes they just needed a little bit of forgiveness. In ihren eigenen Augen jedoch brauchten sie nur wenig Vergebung. It doesn't even mean that the person who loves much is sinning much. Das heißt auch nicht, dass eine Person, die viel liebt, nun auch viel sündigt. It doesn't say that he that sins much loves much. Es steht nicht, dass der viel sündigt, viel liebt. It says he that is forgiven much loves much. Das heißt, dass dem viel vergeben wurde, der liebt viel. I don't have to be a big sinner to be forgiven a lot. Ich brauche nicht ein großer Sünder zu sein, damit mir viel vergeben wird. The degree of how much I'm forgiven, das Ausmaß meiner Vergebung, is dependent on how honest I am before the Lord. Ist abhängig von meiner Ehrlichkeit vor Gott. Because there's all kinds of things that we can do that are not right. Denn es gibt eine Vielzahl von Dingen, die wir tun, die nicht richtig there's sind. There's things that we can do that are wrong. Es gibt Dinge, die wir tun können, die falsch and sind. And then there's the things that we don't do that we should do. Und dann gibt es jene Dinge, die wir nicht tun, die wir doch tun sollten. And as we grow in the Lord, und während wir im Herrn wachsen, even small things can become big things for us. Selbst kleine Angelegenheiten können große Angelegenheiten just werden. Just an indifferent look. Ein gleichgültiger Anblick. Or a proud look. Ein stolzes Gesicht. Or a careless statement. Ein nicht bedachtes Wort. That was so unnecessary. Das völlig unnotwendig becomes war. A big issue for me. Wird plötzlich für mich ein großer Drang. It becomes bigger for me than someone who's murdering people. Es wird für mich zu einem größeren Anstoß als jemand, der einen Mord begeht. Because I should know better. Denn ich sollte es besser and wissen. I've heard a lot. Und ich habe viel gehört. And I've been invested in by a lot. Und ich habe viel investiert bekommen. And suddenly a small thing to me. Und plötzlich wird mir eine kleine Sache is a big thing for me. Wird eine große Angelegenheit. And because love is preceded by forgiveness, und weil der Liebe die Vergebung vorgeht, and forgiveness is preceded by honesty before God, und die Ehrlichkeit vor dem Herrn geht vor der Vergebung, let's say this, forgiveness is preceded by repentance. Die Umkehr geht vor dem Empfangen. But repentance is preceded by honesty before God. Aber die Ehrlichkeit vor Gott geht vor der Umkehr. And honesty before God is preceded by the knowledge of a merciful God. Und eine Ehrlichkeit vor Gott bedingt, dass man weiß, dass Gott barmherzig ist. As we go into the next year, wenn wir jetzt uns ins Jahr 2003 begeben, it's wonderful to know that our sins are forgiven. Ist es gut zu wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. As it says in the next verse. So wie steht im nächsten Vers. Then he said to her, "Your sins have been forgiven." Dann steht dort, deine Sünden sind dir vergeben. It doesn't mean that he's forgiving her right now. Das heißt jetzt nicht, dass ihr gerade jetzt vergibt. The Greek brings out in the perfect indicative passive, if you know what that means. Im Griechischen ist es im perfekt indikativ und im passiven. It simply means that he's confirming what has already happened. Das heißt, dass nur bestätigt, dass das schon passiert ist. Like the woman who had the issue of blood, so wie die Frau, die diese Blutung hatte, who went through the crowd and touched the hem of his garment, und durch die Volksmenge durchgezwängt ist und seinen Gewand berührt hat. And suddenly the life of God came into her and healed her. Und plötzlich ist das Leben Gottes in sie hinein und hat sie geheilt. And the Lord turned and said, "Who touched me?" Und der Herr drehte sich und fragte, wer hat mich berührt? Everybody touched you. Aber Herr, jeder berührt dich. No, someone touched me. Nein, jemand hat mich angerührt. Who touched me? Wer hat mich berührt? And this woman who is there falls to her knees and she's trembling in his presence. Die Frau fühlt sich angesprochen, fällt auf ihre Knie und and zittert. Then he said, und er sagt zu ihr, your faith has made you whole. Dein Glaube hat dich vollkommen gemacht. Not right now. Nicht jetzt. It already did. Das hat schon passiert. It's the same Greek here. Das ist dasselbe hier im Griechischen. You have been forgiven. Dir wurde vergeben. And he's confirming her. Und bestätigt das. Now, as we go into the story a little bit, wenn wir die Geschichte nun durchlesen, or before we go, we could ask ourselves, könnten wir uns die Frage fragen, what if the Lord should mark iniquity? Was ist, wenn der Herr unsere Schuld rechnen würde? In Psalm 130, verse 3, im Psalm 130, 3. Says, if the Lord should mark our sins, who can stand? Wenn der Herr unsere Sünden berechnen würde, wer könnte bestehen? What if it was an annual thing? Was wäre, wenn das ein jährliches Ergebnis wäre? That at the end of the year, dass am Ende des Jahres, the Lord würde der Herr showed us all the iniquity. Würde uns alle Bosheiten nach der vorlesen. He marked it. Er hat sie unterstrichen. And he kept record of it. Und hat sie genau aufgezeichnet. And we had to look at it. Und wir müssten uns das anschauen. I mean everything. Alles. From last January 1st all the way through the year. Vom 1. Jänner bis zum 31. Attitudes, Dezember. Einstellungen. Mental sin. Mentale Sünden. Verbal sin. Verbale Vergehungen. Physical abuse. Körperliche disrespect, Unrespekt, familiarity toward God, eine Gleichgültigkeit Gott gegenüber, a non-receptive heart toward His word, ein nicht empfangendes Herz gegenüber seinem Wort, a proud look, ein stolzes Gesicht, an arrogant thought, arrogante Gedanken. Wow, who would stand? Wer könnte bestehen? And yet, und doch, He does not count our sin against us. Rechnet unsere Sünde nicht gegen uns. Now, here's a thought we can think about a little bit. Da ist nun ein Gedanke, den wir denken können. It says in Revelations 2 and 3, es steht in Offenbarung 2, 3, that the Lord had something against the churches. Dass der Herr etwas gegen die Gemeinden he said hatte. Against the church of Ephesus, I have something against you. Ich habe gegen die Gemeinde in Ephesus etwas vorzubringen. You've left your first love. Du hast deine erste Liebe verlassen. That first love has everything to do with forgiveness. Diese erste Liebe hat alles zu tun mit Vergebung. That first love is all about God forgiving us. Diese erste Liebe geht darum, dass Gott uns vergibt. And not counting our sin against us. Und uns nicht die Sünde zurechnet. In Colossians chapter 2 verse 14. In Kolosser 2 Vers 14. There was a record against us. War ein Aufschrift oder ein Bericht gegen uns. And he nailed it to his cross. Und er hat das an das Kreuz genagelt. All those records against us. Und all diese Aufzeichnungen gegen uns. If the Lord should mark iniquity, wenn der Herr nun die Schuld anrechnet, who could stand? Wer könnte bestehen? Now, but he's very conscious of what the churches are doing. Aber er ist sich sehr bewusst dessen, was die Gemeinde tut. I have something against you. Ich habe etwas gegen dich. So there's a real need for us to be exposed to the Word. Es ist also ein großes Bedürfnis für uns da, dem Wort Gottes ausgeliefert zu sein. Because the first step, denn der erste Schritt, in loving much, ihn viel zu lieben, is to receive, es zu empfangen. And we see that in Revelations chapter 3 with the church of Sardis. Und das sehen wir in Offenbarung 3 mit der Gemeinde von Sardis. It says that you have a name, und es steht dort, du hast einen Namen, but you are dead. Aber du bist tot. You have a name that you live, and yet you are dead. Du hast einen Namen, den du lebst, und doch bist du tot. It's interesting, the names of churches. Es ist interessant, die Namen von Gemeinden. Sometimes you visit a free church, manchmal besucht man eine freie Kirche, and you realize this church is not free. Und du erkennst, dass diese Kirche nicht frei ist. The only freedom here is freedom from other churches. Die einzige Freiheit da ist die Freiheit von anderen Gemeinden. And I thought, wow, we need another movement here. Ich dachte mir, wir brauchen eine neue Bewegung. We need the free churches. Wir brauchen freie Gemeinden. You have a name, wir haben einen Namen, as though you live, als ob du leben würdest, and you are dead. Und doch bist du tot. And then he said, and there's other things that are dying. Und andere sind, sagt er, sterben. And then he talked about the garments. Und dann spricht er über die Kleidung. That are not spotted. Die unbefleckt sind. People who have kept their garments clean. Unbefleckte Kleider. Will walk with me. Werden mit mir gehen. And this has everything to do with this principle here. Und das hat sehr viel mit diesem Prinzip zu tun. If I don't receive his word, wenn ich sein Wort nicht empfange, the word of his grace, das Wort seiner Gnade, in Acts chapter 20 verse 32, in Apostelgeschichte 20, 32, the word of his grace that can build me up, das Wort seiner Gnade, das mich aufbauen kann. If I'm hearing legalism, wenn ich den Legalismus höre, if I'm just hearing emotionalism, wenn ich den Emotionalismus or höre, an overemphasis on something to do, oder eine Überbetonung von einer bestimmten Sache, instead of hearing about the nature of God, anstatt dass ich über die Natur Gottes höre, I will not have the confidence to come into his presence. Habe ich nicht die Zuversicht, mich in die Gegenwart Gottes zu bewegen. The lies of the devil are too severe. Die Lügen des Teufels sind zu stark. They're too powerful. Sind zu kräftig. He will keep me away from God. Und er wird mich von Gott wegbringen. But Hebrews 4:16. In Hebräer 4:16 steht. Let us come boldly to his throne of grace. Dass wir mutig vortreten sollen vor den Thron der Gnade. To find mercy and receive grace in time of need. Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen in der Zeit der Not. So I'm receiving his word. Ich empfange also sein Wort. In meekness. In Sanftmut. It means I'm not threatened by God. Das heißt, ich bin nicht bedroht durch Gott. I'm not threatened by the word. Ich bin nicht vom Wort Gottes when bedroht. When I'm corrected, I'm not condemned. Wenn ich korrigiert werde in meinem Kurs, bin ich nicht verdammt. I'm thankful. Ich bin dankbar. I'm receiving the word. Ich empfange das Wort. And suddenly I'm not afraid to be honest before God. Habe ich plötzlich keine Angst mehr, vor Gott ehrlich zu sein. Because Matthew 5:8, the pure in heart shall see God. Denn in Matthäus 5:8 steht, die Reinen im Herzen werden Gott sehen. And suddenly I'm so courageous to be honest. Und plötzlich habe ich Mut, ehrlich zu sein. And then I'm made very sensitive. Und dann sehr einfühlsam. To things that are wrong. zu jenen Dingen, die falsch sind. It doesn't necessarily give me strength against certain things. Das gibt mir nicht notwendigerweise schon die Stärke darüber. Galatians chapter 5 verse 17. In Galater 5:17. There is the flesh against the spirit. Es kriegt das Fleisch gegen den Geist. The flesh is the flesh is always the flesh. Das Fleisch ist das Fleisch und wird immer ein Fleisch bleiben. If we could have changed the flesh, Christ would not have died. Wenn wir das hätten ändern können, hätte Christus nicht sterben müssen. But there was only one thing to do with the flesh, and that was crucify. Aber es war nur mit dem Fleisch eines übrig zu tun, nämlich es zu kreuzigen. Because in Romans 8, what the flesh could not do, denn in Römer 8 steht, dass das Fleisch nicht vollbringen konnte. What the law could not do, in that the flesh was weak, God did. Dass das Gesetz nicht schaffte, wenn das Fleisch schwach war, hat Gott vollbracht. So I'm before the Lord. Also bin ich nun vor dem Herrn. And I'm being built up in the word of His grace. Und ich werde aufgebaut im Wort seiner Gnade. No condemnation. Keine Verdammung. Peter asked Jesus, Petrus fragt Jesus, if someone sins against me, wenn jemand gegen mich sündigt, how many times should I forgive him? Wie oft soll ich ihm denn vergeben? Interesting that he said against me. Warum hat er gesagt gegen mich? Why didn't he say when I sin against someone else? Warum sagt er nicht, wenn ich gegen jemand anderen sündige? Maybe a little bit of secret arrogance there, Peter. Vielleicht maybe eine geheime Arroganz maybe versteckt vielleicht. Lord, if someone sins against me. Oh Herr, wenn jemand gegen mich sündigt. Peter, how about if you never sin against anyone? Du sündigst niemals right gegen irgendjemanden anders. How many times should I forgive him? Wie oft soll ich ihm vergeben? Seven. Sieben Mal? No, 70 times 7. Nein, 70 mal 7. And that means you can't keep track. Und das heißt, du kannst die Zahl nicht ausrechnen. It would be impossible to mark it. Es wäre unmöglich nachzufolgen. You did it again, that's schon wieder. 61, lass mich nachlesen. Wait, one minute. Warte, ich muss das nachlesen. Gotta write this down. This das muss man aufzeichnen. 67 times now in 2 days. Also 67 mal in 2 Tagen. Okay, we're almost there. Ja, fast. Ein bisschen okay hast du noch. The Lord said 490 times. We're getting there. Aha, 490 Mal, wir kommen dahin, ich sag's dir. Right? How many times a day? Wie oftmals am Tag? 490 Mal. It's unmeasurable. Es ist unaufzeichnbar. And we recognize this before the Lord. Und das erkennen wir vor dem Herrn. This is how God is. So ist Gott. So I'm not afraid now to come into his presence and be honest. Also ich habe nun keine Angst, um in die Gegenwart Gottes and zu treten. I'm made more sensitive by his word. Und ich werde einfühlsamer gegenüber seinem to Wort. To all the mistakes I made. Gegenüber all den Fehlern, die ich selbst Someone mache. Someone said this recently. Jemand hat unlängst gesagt, I don't come to church because I feel better. Ich komme nicht in die Gemeinde, weil ich fühle mich besser. Yeah, I can imagine that. Ich kann mir das vorstellen. Yeah, I can definitely imagine that. Ich kann mir das ganz deutlich vorstellen. If you come to church and hear God's word, wenn du das Wort Gottes hörst in der Gemeinde, and you don't have a personal relationship with the forgiving God, und du hast keine persönliche Beziehung mit einem vergebenden Gott, wow, you are on Mount Sinai. Dann bist du auf einem Berg Sinai. You are on the cursed mountain. Dann bist du auf einem verfluchten Berg. You're on not because it's cursed toward me. Nicht weil es für mich verflucht. No, I'll say that again. Start noch einmal. Also it's noch cursed because the law is there, perfect holiness. Es ist deshalb verflucht, weil dort das Gesetz wohnt. And I'm a sinner. Und ich bin ein Sünder. And if I approach God and His Word, und wenn ich Gott und sein Wort, without a foundation in His grace, ohne seine Gnade in meinem Herzen, it's just salt in my eyes every Sunday. Das jeden Sonntag Salz in meinen Augen. Every Sunday, put some more. And put a little more salt in your eyes there. How are you doing there? Bisschen mehr Salz in die Augen streuen. Right? But if we know the Lord, aber wenn wir den Herrn kennen, we become very sensitive to small things. They bother us. Werden wir sehr einfühlsam gegenüber den kleinen Dingen. Sie stören bigger uns. Things bother us. Und die größeren stören uns auch. Sometimes we have a thorn in the flesh. Oftmals haben wir einen Dorn im Fleisch. Because God wants to relate us back to His grace. Weil Gott uns wieder zurück zu seiner Gnade bringen will. There's people who would say, well, okay, then measure me through the year. Dann bitte mach Aufzeichnungen während des Jahres. I want to see all the things I did wrong. Ich will doch sehen, was ich falsch gemacht I don't think habe. I do very much wrong. Ich glaube nämlich, dass ich nicht viel falsch mache. I try very hard not to do anything wrong. Ich bemühe mich sehr, alles richtig zu machen. Yeah, you're right. You know what? You didn't do very much wrong. Ja, du hast recht. Du hast wirklich nicht viel falsch gemacht. It's all gemacht. On one sheet here. Das passt alles auf einer A4-Blatt. Yeah, it's great. Very, I mean, you God, in January you hardly did a wrong thing. Eindrücklich, im Jänner fast gar nichts. February, just like three things now. Februar, das sind nur drei Aufzeichnungen. There's nothing in April. I mean, April ist ein leeres Blatt. The only problem is that person loves little. Aber das einzige Problem ist, dass diese Person einfach wenig liebt. We are constrained by the love of God. Wir werden gedrängt durch die Liebe Gottes. And that love forces us. It compels us. It drives us. It propels us. Diese Liebe drängt uns, sie treibt uns, sie. To do something we would not normally do. Sie bringt uns dahin, dass wir Dinge tun, die wir normalerweise love nicht tun. Love people. Nämlich Menschen love zu people. Lieben, sie zu lieben. Embrace people. Sie umarmen. Encourage people. Sie zu ermutigen. Pray for people. Für Leute zu beten. We don't have to purpose to sin. Wir müssen nicht zweckhaft sündigen. That comes very natural. Das kommt ganz von allein. Very natural. Das kommt von the allein. Apostle Paul said in 1 Timothy 1:15. In der Apostel Paulus sagt im 1. Timotheus 1:15. He said, "I am the chief of sinners." Ich bin der erste aller Sünder. And I looked it up in the Greek. Und ich habe es im Griechischen nachgelesen. And it's in the present tense. Und da steht in der Gegenwartszeit. He said, "I am the chief of sinners." Ich bin der erste der Sünder. He didn't say, I was the chief of sinners. Er sagt nicht, ich war der erste der Sünder. He says, I am. Er sagt, ich bin der erste and der it was, Sünder. It didn't mean that he was purposely sinning and killing people or und das something. Heißt nicht, dass er jetzt absichtlich gesündigt oder Leute ermordet hat. It means he was very sensitized. Das heißt, er war nur sehr einfühlsam to the truth of God. Gegenüber der Wahrheit Gottes. And he recognized his own inability. Und er erkannte seine eigene Unfähigkeit. To live up to all that he knew. Dem gegenüber eben nachzuleben, was I mean, er wusste. You talk about sin, right? Du sprichst über Sünde. Here's a man that had been in heaven. Da ist jemand, der im Himmel war. He'd been there in 2 Corinthians 12. Im 2. Korinther 12 steht, er war da. He didn't know whether he was out of the body or in the body. Wusste nicht, ob er außerhalb oder innerhalb des Leibes war. He just knew he was there. Er weiß nur, dass er dort war. And he saw it. Und er hat es gesehen. And he was looking and und er hat geschaut, wow! Und war erstaunt. And then he came back to himself on earth. Und dann kam er zurück auf die Erde. He probably said to somebody, und sagte jemanden, Timothy, Timotheus, I was just in heaven. Ich war im Himmel. What was it like? Wie war's? It was like. Es war. Ja? Ja, wie war's denn? It was like. Es war wie. Wait a minute. Warte. It was like. Es war. It was great. Es war wunderbar. I can't even put it in words. Ich kann es nicht in Worte fassen. Now, could you imagine? Here's a guy who had been to heaven. Jetzt stell dir vor, da ist jemand, der war im Himmel. He's seen it with his own eyes. Gesehen mit seinen eigenen Augen. Could you imagine how sensitized he would be? Kannst du dir vorstellen, wie einfühlsam er war? To all his shortcomings? Gegenüber all seinen eigenen zu Kurzkommen. To an indifferent moment in the day? Gegenüber einem gleichgültigen Moment im Tag. A 10-minute little backsliding in his mind, just enjoying the pleasures of this world. Einfach 10 Minuten zurückzuschlittern und einfach sich's gut gehen lassen in der Welt. How quickly he would be convicted? Wie oft oder wie schnell er würde sich eben überzeugt sein? What am I thinking, Paul? Paul, was denkst du denn? What are you thinking? You saw heaven. Du hast Himmel gesehen, Paul. What are you focusing on earthly things for? Warum fokussierst du auf irdische Dinge? You saw heaven. Du hast den Himmel gesehen. Oh God, forgive me. Oh Herr, vergib mir. I am the greatest of sinners. Ich bin doch der größte aller Sünder. See, you don't have to be killing people all the time. Siehst du, du brauchst nicht Leute umzubringen or stealing, oder Ehebruch begehen. To have this revelation that, boy, I'm a chief sinner. Diese Offenbarung zu bekommen, dass du der erste der Sünder bist. It's no wonder that he wrote the like 1 Corinthians 13 about love. Nichts wundert, dass diesen 1. Korinther 13 Kapitel geschrieben hat. In Paul's own heart he was sinning much. In Pauls eigenen Augen hat viel gesündigt. But where sin abounds, he wrote, grace does much more abound. Und so schrieb dass wo die Sünde Übermaß macht, macht auch die Sünde die Gnade Übermaß. We become sensitized. Und wir werden einfühlsam. But woe unto the person who becomes sensitized to sin but not to the grace of God. Aber wehe der Person, die der Sünde einfühlsam gegenüber wird, aber nicht der Gnade Gottes. You will just die. Du wirst sterben. There's people who live their life. Es gibt Menschen, die ihr Leben leben. Their Christian life to graduate from mercy. Damit sie endlich mit Barmherzigkeit abschließen. And of course they need mercy now, but the day is coming where they won't need it anymore. Sie hoffen, dass sie eines Tages die Barmherzigkeit nicht mehr notwendig the haben. The mercy of God is like the blood in my veins. Die Barmherzigkeit Gottes ist doch das Blut in meinen Venen. It's everything. Das macht alles It's aus. My whole life. Es ist mein ganzes Leben. Even when I'm doing fantastic. Selbst dann, wenn es mir fantastisch and geht. And I'm growing leaps and bounds in every area. Und ich springe herum und habe überall Erfolg. And all I do is win souls and pray all day long. Und alles, was ich tue, ist bete und Seelen zu gewinnen. There'll always be das wird immer sein. A little more ein bisschen mehr, that I could have prayed for. Dass ich gebetet hätte können. Another soul, maybe I could have talked with. Eine weitere Seele, die ich hätte berühren können. Always the presence of my own inability. Immer die Gegenwart meiner eigenen Unfähigkeit. We will never graduate from the mercy and grace of God. Wir werden niemals von der Barmherzigkeit Gottes herauswachsen. The more sensitized we come to God, je mehr einfühlsam wir zu Gott kommen, the more in need of his forgiveness we become. Desto mehr haben wir das Bedürfnis nach seiner Vergebung. I may not have done a lot of bad things this week. Ich mag vielleicht diese Woche nicht viele schlechte Dinge getan habe. But I may have received an ocean of forgiveness from God. Und doch habe ich vielleicht einen Ozean der Vergebung von Gott empfangen. There may be people who have done a lot of bad things. Und es mag Leute geben, die viel Schlechtes gemacht haben diese Woche. Aber in ihren eigenen Augen war alles in Ordnung. Nothing wrong. Alles okay. People justify their sin. Menschen rechtfertigen ihre Sünde. We're all sinners. We all fail. Alle sind Sünder. Wir alle fallen um. If you say you have no sin, you say you make God a liar. Wenn du sagst, du sündigst nicht, machst du Gott zum Lügner. But his mercy is there. Aber seine Barmherzigkeit ist da. And his forgiveness is there. Und seine Vergebung ist da. I want to be a person who loves much this year. Ich will im nächsten Jahr eine Person sein, die viel liebt. I want to be a person that the Lord can point to. Ich will eine Person sein, auf die der Herr zeigen kann. And say that person loves much. Und sag, diese Person liebt viel. You see that guy Rob down there? Siehst du diesen Menschen Rob? He loves much. Er liebt viel. But you want to know why he loves? Aber weißt du warum? Because he's been forgiven much. Weil ihm viel vergeben wurde. I can love out of human love. Ich kann aus menschlicher Liebe lieben. It doesn't do anything. Das bewirkt nichts. Actually, when I love, wenn ich liebe, to justify my sin, um meine Sünde zu rechtfertigen, it's an offense against the cross. Ist das eigentlich eine Beleidigung für das Kreuz? It's just humanism. Das ist Humanismus. It's a slap in the Lord's face. Es ist ein Schlag ins Gesicht des Herrn. It's saying, I can love without you. Es ist zu sagen, ich kann ohne dich lieben. I don't need you. Ich brauche dich nicht. I'm doing it in the flesh. I can do it naturally. Ich kann das natürlich. Das schaffe ich schon. But the key to our Christianity, aber der Schlüssel zu unserem Christentum is understanding God, ist Gott zu verstehen, the word of his grace, das Wort seiner Gnade, so I can come into his presence, so dass ich in seine Gegenwart kommen kann, honest, ehrlich, sensitized, sensibel. I know what I'm doing wrong. Ich weiß, was ich falsch mache. I'm convicted in my heart. Mein Herz überzeugt mich. And I'm asking God for forgiveness. Und ich bitte Gott um Vergebung. Even if it's 490 times in a day. Selbst dann, wenn es 490 Mal am Tag ist. Lord, it's been Herr, 23 times today. 23 Mal alleine heute. The same sin. Dieselbe Sünde. I don't believe you can forgive me again. Ich glaube nicht, dass du nochmal vergeben kannst. Oh yeah, no problem. Kein Problem. I can forgive you again. Ich kann dir nochmal vergeben. Just remember one thing. Erinnere dich nur. The more God forgives you, je mehr dir Gott vergibt, you can make you can tally it right up. Du kannst das auflisten. You can make a huge amount of forgiveness you've received. Du kannst dir einen großen Berg der Vergebung aufladen. A huge list of sins. Oh God, can you forgive this? Die große Liste der Sünden und du kannst zu Gott kommen. You can? Du kannst das vergeben. Oh, okay, good. Here's a few more. Da, ich zeig dir noch mal. Da in den Laden habe ich noch so viele Zettel. Put these on there too. Da, noch mehr Zettel. No problem. Yeah, ah, kein Problem. Ja, ich warte mal, ich habe noch mehr Laden. Da kommen sie schon, meine Sünden, auf den Tisch. Okay, what, you don't mind? Okay, good. I got like books in here. Da habe ich books richtige of sin. Bücher. I got records of sin. Ich habe Bücher, Listen, Büchereien von Sünde. Kein Problem. No problem. Kein Problem. There's one nice catch though. Es gibt einen Trick dabei. One catch. Ein Trick. And Haken. We find it in Matthew 18. Und das finden wir in Matthäus 18. Verse 33. We won't turn there. Wir werden da nicht hinblättern. But the guy was forgiven 10,000 talents of debt. Da gibt's einen, dem wurden 10.000 Talente der Schuld vergeben. Is Gerald Schmidt here? Wo ist der Gerald Schmidt? 10,000 talents. Is he das here sind tonight, Gerald? 10,000 Talente wurden ihm vergeben. Right, here it is, Gerald. Gerald. One talent is 20 years of work. Also ein Talent, das sind 20 Jahre Arbeit. 10,000 talents. 10,000 Talente, wie viele Jahre how many years Arbeit sind das? 200,000 years of debt. 200,000 Jahre der Schuld. This guy owed. Hat dieser Mensch geschuldet. And the master said, you forget it, you're und forgiven. Der Herr sagt, vergeben. And then the guy found one of his servants. Und dann hat dieser Mensch einen seiner eigenen Diener and gefunden. And he beat him for a small debt. Und hat ihn geschlagen einer kleinen Schuld. And that's a picture of us. Und das ist ein Bild von uns. And then the master said. Und dann sagte der Herr. The king said. Der König. In verse 33 of Matthew 18. In Vers 33 Matthäus 18. Should you not have forgiven? Solltest du ihn nicht ihm erlassen haben? As I forgave you. So wie ich dir vergeben habe. Should you not have? Solltest du nicht. All of a sudden, this pile of stuff plötzlich wird dieser ganze Haufen comes back in the picture. Kommt wieder ins Bild. Wait a minute here. Na warte mal. Didn't I forgive all this stuff last year? Habe ich nicht letztes Jahr all diesen Berg? I mean, you threw it all on the table, right? Du hast das alles auf den Tisch gelegt. Yeah. Ja. Yeah, well, now this is all a testimony against you. Nun wird's dir zum Zeugnis gegen dich. And this is where our Christian life makes it or breaks it. Und dort bricht oder besteht unser christliches Leben. How do we reflect all the forgiveness we received? Wie reflektieren wir denn die ganze Vergebung, die wir empfangen haben? This is what the Bema Seat is all about. Das ist eben der Richterstuhl Christi. God doesn't really care how much is on the pile. Gott ist es egal, wie groß der Berg ist. He has one question. Er hat eine Frage. What did you do? Was hast du gemacht? After I forgave you. Nachdem ich dir vergeben habe. The Apostle Paul said, "I'm a debtor to all men." Romans 1:14. Apostel Paulus sagt in Römer 1:14, dass er ein Schuldner allen Menschen ist. 2 Corinthians chapter 5, verse 13 and 14. In 2. Korinther 5, Vers 13, 14. The love of God constrains me. Die Liebe Gottes, sie bestärkt mich. And we conclude, if one died for all, und wir schließen, wenn einer für alle gestorben ist, then we should not live our lives unto ourselves. Sollten wir nicht unser Leben für uns selbst verwenden. And suddenly here comes the question, und nun kommt die Frage before the Lord, vor dem Herrn. How much did you love, son? Wie viel hast du geliebt, mein Sohn? That's all I want to know. How much did you love? Will ich wissen, wie viel hast du geliebt? I loved. Ich habe geliebt, hoffentlich, direkt proportional, gemäß deiner Vergebung. Good answer, son. Gute Antwort, mein Sohn. Good answer. Gute Antwort. Now, how much were you forgiven? Wie viel wurde dir vergeben? A lot. Viel, Herr. Great. Wunderbar. And how much did you love? Und wie viel hast du geliebt? I can't remember, but ich kann mich nicht erinnern. You know all things, Lord. Aber Herr, du weißt alle Dinge. Yeah, you loved a lot. Du hast viel geliebt. And I was very proud of you. Thank und ich habe mich über dich gefreut und ich danke dir. Thank you. Those that are forgiven much, Denen, denen viel vergeben ist, they will love much. Werden viel lieben. And let's close with this. Und damit wollen wir abschließen. If you're not loving much, wenn du nicht viel liebst, it's because you're not forgiven much. Ist das, weil dir nicht viel vergeben wurde. Oder because you don't think you need to be forgiven much. Oder weil du denkst, dass du der Vergebung keine Not hast. Probably the reason is a desensitivity to the law of God. Wahrscheinlich ist es eine Uneinfühlsamkeit gegenüber dem Gesetz Gottes. I have no problem with failing and failing and failing. Ich habe kein Problem damit, immer wieder auf die Nase zu fallen. I mean, I'm indifferent here. I give a stupid look there. I'm careless here, and it's like, wow. Ich bin unvorsichtig dort, nachlässig da, uneinfühlsam hier. And if I told someone, they think that's nothing. Und wenn sie mir sagten, würden sie sagen, ach, gar nichts. Yeah, to you it's nothing. Ja, für dich ist das vielleicht nicht. But to me it's a lot. Für mich bedeutet das viel. And I need forgiveness. Und ich brauche die Vergebung. And now I can love much. Und jetzt kann ich viel lieben. Forgiveness produces a heart of love. Vergebung produziert ein Herz der Liebe. So thank God tonight, also dankt Gott that heute Abend, he doesn't hold our sin against us, dass er unsere Sünde nicht vor unsere Nase hält. In one sense. In einem Sinn. But he can bring it back in another sense. Aber er kann es wiederbringen auf eine andere Art und Weise. To say, this is how much you were forgiven. So viel wurde dir vergeben. This is how much you should have loved. Und so viel solltest du lieben. If you have a terrible day this week, wenn du diese Woche einen schlechten Tag get hattest, on your knees and say, oh God, geh auf die Knie und sage, oh Herr, I acted like an unbeliever. Ich bin wie ein Ungläubiger. Am I even saved? Bin ich selbst gerettet? Yeah, I am. Ich bin. Well, Lord, what do I do? Was mache ich nun? The answer is, die Antwort ist, go and love somebody. Geh und liebe jemanden. Go and love somebody. Geh, lieb jemanden. Really? Yeah. Wirklich? Just go and love somebody. Geh und liebe jemanden. Okay. Gut. Amen. Amen. So let's close with that. Damit wollen wir abschließen. And let's pray now. Lass uns beten. Maybe you're here tonight, vielleicht bist du heute Abend and hier you've never had your sins forgiven. Und dir wurden deine Sünden niemals vergeben. Let's pray tonight, dann wollen wir heute Abend beten to our Father in heaven, zu unserem Vater im Himmel and ask him to do that. Und ihm bitten, dass er das tut. Father, we thank you for each person here tonight. Vater, wir danken dir für jede Person hier heute Abend. Maybe there's somebody here, und vielleicht ist jemand da, who's very far from you, der weit weg ist von dir, and their life is full of guilt. Und ihr Leben ist voller Schuld, mistakes and Fehlern, maybe some pride here and Stolz, selfishness there, Selbstsüchtigkeit, like with everybody else. So wie alle anderen auch. But it has not been forgiven. Aber es wurde nicht vergeben. There's no peace in the heart. Es gibt keinen Frieden im Herz. So we pray tonight, also beten wir heute Abend together, gemeinsam. Say, God in heaven, forgive me. Und sag, Gott im Himmel, vergib mir. And cleanse me. Und rette, reinige mich. Please. Bitte. Fill my heart with your love. Und fülle mein Herz mit deiner Liebe. I want to be like this woman. Und ich will sein wie diese Frau. Who loved much. Die viel geliebt hat. Because she was forgiven much. Und weil sie, weil ihr viel vergeben wurde. Just say, God, forgive me. Sag nur, dass Gott vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.